Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen bei der Wechselzone Nummer 73 mit Adrian. Hi, hi, ich grüße euch. Und mit mir Lukas. Wir haben mal wieder ein, zwei Themchen rausgesucht, die wir besprechen wollen. Aber bevor es soweit ist, Adrian, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Wir hatten vorgestern einen sehr coolen Lauftreff, wo wir jetzt gleich drauf noch zu sprechen kommen. Ansonsten, trainingstechnisch läuft's ganz zufriedenstellend. Ich bin gerade in der Vorbereitung für den Vulkan Trail, der jetzt in 7 Wochen ist. Davor mache ich aber, oder ich sag mal anders, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, den Swim Run in Essen zu machen, den ich eigentlich gecancelt habe. Ich muss sagen, in der letzten Zeit habe ich wirklich wieder Lust aufs Schwimmen bekommen. Und die Problematik mit meinem Nacken, die wird ja nicht wirklich besser. Und das, was die Ärzte und Physiotherapeuten so erzählen und meinen und so, und das hört sich alles so lala an. Meine Schmerzen, die halten sich doch tatsächlich in Grenzen. Also so eine kleine Besserung ist schon zu verzeichnen, aber es ist noch nicht wirklich komplett schmerzfrei. Ich war jetzt ein paar Mal schwimmen. Also die ersten ein, zwei Mal, die waren wirklich, es war nicht einfach wieder reinzukommen. Aber so die letzte Einheit, die war wieder. Ja, die war wieder so ordentlich, sage ich mal. Ja, und von daher freue ich mich wieder, regelmäßig schwimmen zu gehen. Und vor allem freue ich mich jetzt auf den Swim Run in Essen auch. Ich hab richtig, richtig Bock drauf. Ich meine, so dieses Swim Run Format, das habe ich ja auch schon oft genug hier erwähnt, ist einfach meins. Das ist wirklich das, was mir richtig Spaß macht. Auch das in Honispitch hat ja richtig Spaß gemacht. Nochmal zu erwähnen wäre vielleicht, dass ich das Ganze, weil es halt eben ein Team-Event ist, mit dem Thomas Wuttig mache, den wir auch schon mal hier zu Interview hatten, ist schon etwas her, ein Triathlet, der wirklich in allen drei Teildisziplinen sehr, sehr ausgeglichen ist und sehr gute, auf einem sehr guten Niveau. Von daher freue ich mich darauf und schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, genau. Man muss einfach auch mal bei uns im Strava-Club schauen, was Thomas für krasse Einheiten da abzieht. Also der ist da voll im Saft, glaube ich, momentan. Das stimmt. Ja, also da bei dem stehen jetzt so einige Wettkämpfe noch an. Angefangen jetzt mit 70.3 auf Rügen, wo er startet. Und da hat er jetzt so die, ich glaube, die letzten 2 Wochen die letzten 2 Wochen habe ich jetzt so in Erinnerung, hat er mal richtig, richtig nochmal reingehauen. Deutlich über 20 Stunden. Schon krass, ja, weil ich habe vielleicht mal leicht an der 20-Stunden-Grenze mal angekratzt für ein, zwei Wochen, als ich für den Ironman trainiert habe. Aber für 70.3 ist das schon eine Ansage. Ja, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Bestimmt weit vorne. Aber gut, wollen wir mal nicht so viel Druck machen hier. Ja, wie ist es bei dir? Meine Woche war ganz ergiebig, hatte einige etwas längere Läufe, ein bisschen Intervalle dabei, was auch ganz viel Spaß macht momentan mal wieder. Hatte ja auch schon länger keine Intervalle mehr gemacht. Es sind noch, ich habe mal nachgeguckt, 9 Wochen bis zum Essener Marathon. Ich sehe mich momentan sehr gut im Zeitplan, habe ja noch ein bisschen was vor mir, also von daher, da kann man gut noch was an Umfängen, Schraube drehen und momentan halt ganz gut. Obwohl ich muss sagen, gestern hatte ich mal nichts gemacht, weil ich war doch nach dem Vulkan-Trade busy. Also Lauftreff war ich doch sehr, sehr platt, ehrlich gesagt. Okay, echt, tatsächlich. Können wir gleich nochmal drüber reden, ja. Ja, okay, ja. Interessant. Also, wir haben uns ja, das können wir ja schon mal vorab nehmen. Wir sind ja nach dem Vulkantrail, sind wir ja nochmal zu mir gefahren und dann kamen wir nochmal auf die glorreiche Idee, uns nochmal ein bisschen auszulaufen, weil irgendwie, ne, haben wir beide gesagt, ja, das ging eigentlich ganz gut von der Hand und ja, komm, lass uns nochmal, das waren jetzt irgendwie 19 Kilometer, lass uns nochmal so ein bisschen auslaufen. Aber. Also die Beine, die waren schon ganz gut im Eimer danach, gell? Also so nach der bissi Autofahrt, als wir dann ausgestiegen sind, dann waren die Beine schon ganz schön steif. Ja, war ja auch ein bisschen, ich glaube, was sind wir, eine halbe Stunde oder so sind wir gefahren. Und ja, bis wir dann los sind, hat sich zwar noch gut angefühlt, wenn man sitzt, aber wenn man dann wieder loslegt, ja, ich glaube, wir wollten noch mal so einen Kilometer mehr vielleicht laufen, aber das war nicht mehr drin. Dann haben wir Ja. wieder gedreht. Ja. Ja, ansonsten, was ich noch sagen wollte zu deinem ja, Beschwerden im Nacken, ja, ich habe auch in letzter Zeit öfters das Gefühl, auch von ein paar anderen Leuten gesagt bekommen, dass auch die Ärzte dem meistens gar nicht helfen, sondern eher so das, was sie für ihren Körper als richtig empfinden, das hilft halt mehr als ja, irgendwas, was ein Arzt ihm verschreiben möchte. Ne? Also das ist halt zum Beispiel auch bei mir mit Achillessehne diese komischen Tabletten, die ich für 60 Euro gekauft habe, da hätte ich auch das Geld in den Klo runterspülen können, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja. Also ich muss aber jetzt nochmal hier anmerken, dass ein Athlet, den ich betreue, seit gar nicht so langer Zeit, der Patrick, ist ein Physiotherapeut und mit ihm habe ich das auch schon mal kurz, bei ihm habe ich das auch nochmal kurz angesprochen, diese Problematik. Und der hat mir ja, eine WhatsApp geschickt mit ein paar Bildern und mit einer sehr ausführlichen Erklärung dazu, mit super Übungen, die ich halt machen kann. Und ja, also da bin ich schon fleißig dabei. Und ja, schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Also der hat wirklich Ahnung von der Materie und ja, bin ich mal gespannt. Also das, was der mir jetzt da erzählt hat und so, das hat mir mein Arzt nicht erzählt. Und die Physiotherapie war eher so ein bisschen auf Massage ausgelegt. Also von daher, ja, schauen wir mal, vielleicht hilft das ein bisschen. Ja, kannst du demnächst mal berichten. Judy. Was ich, Okay. bevor wir weitergehen, du hast jetzt am Wochenende einen Wettkampf, hast du jetzt gar nicht erwähnt. Ah, stimmt. Das habe ich voll vergessen. Ich habe das total vergessen, das überhaupt zu erwähnen. Ich hatte ja eigentlich von vornherein, also von vornherein, sagen wir, irgendwann Anfang Sommer hatte ich es mal geplant, nochmal einen Triathlon zu machen. Da hatte ich schon Bock drauf. Ja, aber ich habe das mit meinem Fahrrad, mit meinem Rennrad nicht so hinbekommen, weil da muss man mal ein bisschen was. Ja, erneuern, sage ich jetzt mal, oder auch hier die, die Laufräder hatte ich noch ein paar andere, die ich drauf machen wollte. Ich hatte Schläuche mir bestellt, das hat auch nochmal 5 Wochen gedauert, bis sie überhaupt, also Mantel und Schläuche wohlgemerkt, bis sie überhaupt hier waren. Und bis dahin habe ich, jetzt, das war dann Ende Juli, und da habe ich gedacht, naja, jetzt bist du nicht einmal Rennrad gefahren, also sagst du das Ganze ab. Und dann habe ich die Jungs vom letzten Jahr nochmal angeschrieben, so aus Scheiß, ob sie nicht Bock hätten, eine Staffel zu machen, und die waren sofort dabei, und dann haben wir uns auch gleich haben uns gleich angemeldet. Ich kann jetzt leider nicht für die anderen zwei sprechen, wie sie gerade im Saft stehen, aber wird wohl eher so ein bisschen just for fun für sie, und ich werde dann im Zehner nochmal alles raushauen. Ist die Strecke flach oder ist sie, Ja, wie ist denn die Beschaffenheit? die läuft parallel zum Rhein, also schon recht flach. Okay, und nur asphaltiert oder so Genau. ein bisschen trailig? Ja, also soweit ich weiß, läuft man dann noch ja, wie so eine Schleife in einem Park. Also auch so ein bisschen kiesmäßig, aber eigentlich meistens asphaltiert. Okay, und was hast du dir vorgenommen? Ja, ich habe auf jeden Fall, will ich die Zeit vom Forumslauf nochmal ein bisschen, oder ich sag mal, ich will sie Das bestätigen. ist, ja, da hast du noch Kurve gekriegt, sag ich mal. Das ist schon ambitioniert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du jetzt nicht in der Form bist, weil der Forumslauf, das kam ja auch so etwas überraschend, gell? Ja, Also auf das, jeden Fall. ja. Also von daher, klar, möglich ist es schon, aber bist ja da Sub 40 gelaufen beim Forumslauf, der jetzt auch nicht so ganz einfach ist, weil sehr verwinkelt und der Untergrund in diesem Forum. In diesem Einkaufszentrum ist ja auch sehr rutschig, Ja, das ist läuft ja sich auch wie auf Eis, ne? genau das, ist ja das, was du meinst, was du sagst. Das ist halt ein sehr, ja, eigentlich nicht für Bestzeiten geeignete Strecke, weil es geht schon mal hoch zum den den das den Parkplatz, das Parkhaus da hoch, da muss man ja auch noch hochlaufen, dann läuft man runter, dann läuft man in das Forum rein, was einfach nur, ja, keine Ahnung, diese Marmorplatten oder was das da ist, sind. Und da ist halt auch schon recht rutschig, da muss man aufpassen in den ein, zwei Kurven, die man da hat, dass man sich nicht da ablegt. Ja, also von daher hoffe ich schon ein bisschen, dass ich zumindest die Zeit nochmal bestätigen kann und nicht noch ein Stückchen langsamer bin oder so. Aber dann kommt auch wieder so ein bisschen aufs Wetter drauf an, weil der Start ist um 11 Uhr. Bis die beiden fertig sind, ja, gehe ich mal davon aus, dass ich so in der Mittagshitze schön laufen kann, wenn da die Sonne draußen ist. Okay. Ja, dann drücken wir die Daumen und im Hinblick auf Essen-Marathon ist das auf jeden Fall ein guter Test, um einfach mal zu schauen, wo du so stehst. Ja, darauf kann man dann halt auch so ein bisschen das Training ausrichten. Ja. Ich werde auf jeden Fall alles mal raus, mal gucken, dass ich am Ende am Boden liege oder so. Ja. Gut, wir haben schon angesprochen, wir hatten jetzt am Wochenende, am Sonntag, den 12. war das, gell? Genau. 12.8. haben wir uns getroffen am Hohe Rotzkopf. Das ist in Schotten, Vogelsberg, Hessen. Wird wahrscheinlich den meisten nichts sagen. Auf jeden Fall sind wir da die Vulkantrail-Strecke zum Teil abgelaufen, die offizielle Strecke des Vulkantrail-Laufs. Und ja, zu uns beiden hat sich noch der Peter von Running Podcast gesellt und der Manuel, ein Hörer von uns. Ja, alles in allem war das wirklich eine sehr lustige Runde. Wir hatten wirklich viel gelacht, auch so ein bisschen verlaufen, was irgendwo auch dazu gehört. Ja. Aber ich finde es eigentlich auch nicht schlimm, es ging ja auch bergab nicht. Nein, eben. Also schlimm fand ich es jetzt irgendwie auch nicht. Also es waren am Ende 19 Kilometer und so um die 500 Höhenmeter, sowas um den Dreh, gell? Ja. Genau, und da sind wir sind irgendwie so die Kilometer 10 bis 25 oder so abgelaufen beim Marathon. Die Strecke geht ja auch zum Teil über den Halbmarathon. Ich persönlich muss sagen, ich kenne gerade diese Strecke, die wir gelaufen sind, diese Trails, die wir gelaufen sind, kenne ich mittlerweile schon sehr, sehr gut. Da bin ich nämlich schon des Öfteren unterwegs gewesen. Wie sind deine Eindrücke von der Strecke gewesen? Du läufst da ja den Halbmarathon. Genau, ich werde da den Halbmarathon laufen als Vorbereitung für den Essener, der dann 2 Wochen später ist. Und erstmal eine Frage vorweg. Wir haben uns, nachdem wir verlaufen sind, sind wir ja wieder quasi diese Strecke parallel wieder hoch und dann sind wir irgendwann rechts hoch, diese Mountainbike-Strecke. Ja. Gehört das auch noch zum Rennen? Ja, alles, was wir zurückgelaufen sind nach dem Verläufer, das ist alles die Strecke. Okay, also da geht es auch diese Senken hoch, runter dann ständig. Ja, die ganze Zeit. Also das hat doch richtig Spaß gemacht, oder? Das war doch richtig, war ein richtig schöner Flow-Trail, wie man so dazu sagt. Genau. Da sind wir halt, das hat mich jetzt nur interessiert, weil ich da schon dachte, na, wenn da jetzt mehrere vor dir sind, da wirst du ein bisschen Probleme haben, weil ich oft auch manuell in dem Moment halt aufgelaufen bin, weil der war vor mir. Und da muss man halt gucken, dass man da vielleicht ein bisschen Abstand lässt oder so. Also deswegen hat mich das gerade so ein bisschen interessiert. Ansonsten, ja, wie du schon sagtest, der Peter und der Manuel waren dabei, die überpünktlich waren, sehr, sehr lobenswert. Wir waren einfach zu spät. Also. Nein, wir waren genau pünktlich. Wir waren Punkt 9 da, genau. Wir waren Punkt 9 da. Auf jeden Fall, erstmal schön begrüßt. Oben war ja noch gar nichts los am Vogelsberg, da am Hohen Rotzkopf, meine ich. Und ja, dann sind wir los und dann hat sich, es hat sich schön eingegroovt von vornherein. Du hast ja erstmal mit Peter ein bisschen geschnackt, ich mit Manuel. Dann später haben wir auf einmal getauscht gehabt. Dann stand ich mit dem Peter, habe mich mit dem unterhalten und du hast mit Manuel geredet. Ja, das war halt von der Dynamik her, fand ich das sehr, sehr cool. Man kann vielleicht nochmal erwähnen, dass noch andere dabei sein wollten, also die Nachfrage bei dir, nachdem du diesen Lauf damals als Trainingslauf gemacht hast, war ja größer, aber terminlich hat es halt bei den Leuten dann halt eher nicht gepasst. Nichtsdestotrotz fand ich die Strecke an sich sehr, sehr cool und freue mich auf jeden Fall auch auf den Halbmarathon, aber ich muss sagen, es hat definitiv mehr als geholfen, das mal abgelaufen zu sein, weil Ja, also auch mal ein paar Stellen zu wissen, wo es dann auch ein bisschen höher, also ein bisschen knackiger hochgeht oder halt auch ein bisschen so die Strecke zu kennen. Und ja, ich könnte mir das Höhenprofil angucken, denke ich, oh, okay, naja, so viel ist es ja nicht, aber wenn man dann da selber läuft, dann hat man dann doch schon, ja, vielleicht ein bisschen mehr Respekt vor der Strecke, sage ich mal so, weil das ist schon, da geht schon ordentlich auch mal hoch. Also da brennen auf einmal die Oberschenkel. Ja, das stimmt, ja. Also die Strecke oder überhaupt eine Wettkampfstrecke zu können und zu kennen und darauf trainieren zu können, ist schon auf jeden Fall vom Vorteil, ne? Das ist ja grundsätzlich auch so. Und ja, also von daher, das war ja auch so ein bisschen das Ziel, ne? So diesen Lauftreff ins Leben zu rufen und damit die Leute sich da so ein bisschen, ja, so ein bisschen auf die Strecke kennenlernen von dem Wettkampf, weil gerade wenn man den Marathon läuft, ich meine, zum Ultra kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, die laufen noch vorher noch mal, glaube ich, gute 20 bis 25 Kilometer, genau weiß ich jetzt nicht. Aber der Marathon ist heute tückisch, ne? Weil die 10 Kilometer, die ersten 10 Kilometer, da kann man sich schon mal gut wegschießen, ne? Die haben wir jetzt ausgelassen, aber da haben wir schon mal ausführlich drüber gesprochen in der Gruppe, wie die 10 Kilometer sind. Und der eine oder andere von uns kennt ja schon mal den Bilstein. Und ja, da muss man halt sehr aufpassen. Und die Strecke, die wir gelaufen sind, das ist so das sage ich mal, das Hauptstück der Strecke, ne? Und danach, eigentlich danach, von Horodskopf nach Schotten geht es eigentlich nur noch bergunter 10 Kilometer. Ja, da kann man richtig noch was rausholen, wenn man sich vorher nicht so sehr verausgabt hat. Da kann man noch vielleicht so den einen oder anderen überholen oder mal vielleicht die eine oder andere Minute noch mal gut machen. Ja, wenn man auf jeden Fall so ein Bergabläufer ist, also manche können das ja dann auch nicht, so einen Berg abzulaufen. Ja. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, was jetzt habe ich es gerade irgendwie vergessen. Mir fällt gerade halt nur ein, dass du noch für das Bierchen danach gesorgt hast. Da wollte ich dir auch nochmal schön danken. Das war auf jeden Fall noch ein schöner Abschluss am Ende. Achso, genau, jetzt fällt mir wieder ein. Ich wollte mal hier erwähnen, dass ich einen dritten Platz beim Segment geholt habe, den Ja, sehr wichtig. Horoskop hoch. Nachdem ich ein paar Fotos geschossen habe, wollte ich euch wieder einholen und dann habe ich komischerweise da auf einmal einen dritten Platz gehabt. Aber war cool, ja, genau. Ja, Das wollte ich noch die sagen. Strecke ist, also gerade dieser Abschnitt ist sehr böse, ne? So wirklich diese Steigung zum Horodskopf, direkt zum Horodskopf hoch. Also das zieht sich und es ist komplett offen. Man sieht, ne, wie lange man noch hat und man sieht ja diese Steigung und das ist ja schon, ja, ist schon sehr böse. Hast ja auch ein schönes Foto davon gemacht, von der Steigung. Da kann man es ja auch eigentlich ganz gut erkennen. Genau. Ja. Und da sieht, also bei dem Segment sieht man ja auch die Prozentzahlen von der Steigung und das war ja fast 16%, also 15,8 steht da drauf. Also das ist schon auf jeden Fall nicht Ja. ohne, da hoch zu laufen. Und Ja, ja. und das ist, wenn man da oben ist, also die Steigung, was hat denn die Steigung? Lass es mal 300, 400 Meter sein, oder? Ja, Ich weiß 400 gar Meter nicht, hat die. Also 400 Meter hat sie, ja. ja. Und wenn du oben bist, dann hast du 10 Kilometer, ne, von Startpunkt bis zu Horodskopf hoch. Und da habe ich schon mal ein paar Jungs wirklich, ja, schon sehr, sehr, sehr keuchen sehen, weil direkt danach, nach der Steigung, kommt die erste Verpflegung. Und da habe ich schon mal den einen oder anderen schon mal sitzen sehen, so wie nach einem 10-Kilometer-Wettkampf, so quasi fix und alle. Also wenn man die Strecke nicht kennt, dann kann man sich da schon gut wegschießen. Ja, also am Anfang eher so ein bisschen ruhiger, meinst du? Genau. Nochmal kurz, um das abzuschließen. Es wird auf jeden Fall noch Anfang September, ich glaube das erste Septemberwochenende, wird es noch einen Lauf geben. Ich will das auf jeden Fall nochmal beim Strava Club, wie auch diesen vergangenen Lauf, werde ich das nochmal als Event reinstellen. Da habe ich auch schon mal ein paar Meldungen gekriegt von Leuten, die da Interesse haben. Und alle anderen sind ja natürlich auch willkommen. Genau. Ich werde dann wahrscheinlich leider nicht dabei sein, weil das dann Anfang September ist. Und ja, war auf jeden Fall froh, das mal jetzt hier machen zu können und die Strecke mal gesehen zu haben. Gut, dann Ja. würde ich sagen, gehen wir mal zu unserer Lieblingsrubrik. Ergebnisse. Strava-Club-Ergebnisse, unsere Strava-Club-Mitglieder. Hast du sie offen? Ja, ich. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Also ich fange mal an. Ich habe hier gerade nämlich den Matt offen, der eine Mitteldistanz gemacht hat in Hückeswagen. Er ist geschwommen, die ja, 2,1 Kilometer, ob das jetzt so ganz stimmt, weiß ich jetzt nicht bei der Mitteldistanz, aber ja, in 37 Minuten. Und Radfahren waren 73,15 mit 900 Höhenmetern in 2 Stunden 25. Und das Laufen waren ja, ein Halbmarathon, 4,30er Schnitt. Das ist natürlich super in 1 Stunde 25. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch zu diesem 4,30er Schnitt? 4,13er. 1, 4,13er. 4,13er. Okay, 4,30er habe ich verstanden. Das wäre nämlich ein bisschen langsamer gewesen Nee, als also 1,25 ist schon super für einen Halbmarathon, also echt. Na, auf jeden Fall, gerade in der Mitteldistanz. Also das ist, und vor allem nach dieser Strecke, Radstrecke, Du zur kennst das ja, gell? Mitteldistanz, genau, zum Mitteldistanz Hückeswagen, muss ich sagen, ich kenne die Sprintdistanz, ja doch, Sprintdistanz ist es schon eine Ewigkeit hier. Das ist Anfang 2000. Habe ich ja noch in Remscheid gewohnt, und Remscheid ist ja so quasi Nachbarstadt von Hückeswagen. Er liegt ja da direkt in die Ecke. Und ich war ja oft in Hückeswagen. Die haben auch eine ganze Palette an Wettkämpfen von 10 Kilometer über Triathlons und so weiter. Ja, also die Radstrecke hat es ja gehörig in sich. Also das ist eine Strecke, die du mehrmals fahren musst, aber da gibt es ja schon ein paar richtig knackige Berge im Bergischen. Von daher richtig eine krasse Laufleistung hinten drauf. Das muss man schon auf jeden Fall sagen, ja. Ja, Glückwunsch, Ja, Matt. auf jeden Fall, Glückwunsch. Gut, dann mache ich mal weiter Genau. mit Triathlon-Ergebnissen, und zwar der Frank Winzer. Der war ja, oh Gott, jetzt habe ich mir den Wettkampf nicht rausgesehen. Der war ja nämlich auch bei einem Triathlon unterwegs. Hast du den Namen, bei welchem Triathlon er war? Nee, gerade nicht. Moment, da muss ich mal jetzt hier mal gerade mal live suchen. Ja, ich könnte ja wenigstens schon mal sagen, dass der Dann. Chris S. Den Stadtlaufkarten in 10 Kilometer in glatt 39 Minuten gelaufen ist. Und davor ziehe ich auf jeden Fall den Hut. Chapeau. Eine krasse Zeit. Ich denke, bei dem Wetter geht das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krasse Zeit, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt einen Triathlon, AWB-Triathlon. Gut, jetzt bin ich schlauer, muss ich vielleicht mal danach googeln. Aber lassen wir es, also AWB, Sprint-Triathlon, Verbandsliga. Ja, die Ergebnisse, 14 Minuten, 8 Sekunden für Schwimmen, wobei das Schwimmen etwas länger war, um die 800, 800 Meter. Dann das Radfahren 36,26 für 20 Kilometer und 19 Minuten, eine Sekunde für die 5 Kilometer laufen. Insgesamt eine 1,09,36. Krasse Leistung, Glückwunsch. Ja, dann mach doch noch hier mit deinem Athleten weiter. Ja, der Daniel. Daniel aus dem Ednusbutter-Universum ist den Rheingau-Halbmarathon in 1,28,15 gelaufen. Ja, die Hörer, den LLE-Podcast kennen und hören, die werden wissen, dass der Daniel, ja, also dass seine Vorbereitung nicht so ganz glatt läuft. Und dafür muss ich sagen, lief der Halbmarathon wirklich gut. Ich habe auch schon mit ihm drüber gesprochen, wie es war und so weiter. Und ja, Daniel ist halt sehr zufrieden. Und ja, wie gesagt, Marathon lief gut, und alles andere wird er ja bestimmt in der nächsten Episode mal selbst zu erzählen. Ja, also ist er so Richtung Münster ist ja auch nicht mehr ganz so weit für ihn. Er ist ja schon bald in der Endphase seiner Vorbereitung. Ja, ist ja schon so ziemlich. Ich meine, was ist in Münster, glaube ich, 5 Wochen, meine ich. 4 Wochen hätte ich es gedacht. Oder 4 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, ja, sowas um den Dreh. Ich habe es jetzt auch leider nicht ganz genau auf dem Schirm. Es ist Anfang September. Ja. Ja. Ja. Gut, jetzt bin ich dran mit dem Beutus, der ein, wie wir glaube ich beide finden, eine coole Veranstaltung hatte in, ja, in der Nähe von Polen. Ich versuche in Polen. Ja, klar, natürlich in Polen. ich weiß, versucht diesen Namen auszusprechen, in Katowice. Katowice, okay. Das war ein OCR-Race, 10 Kilometer. Ja, sag mal, was ein OCR ist, für diejenigen, die das nicht kennen. Ja, also OCR ist sowas wie ein Strongman oder wie ein... ein Obstacle Race. Ja, genau, wie ein Spartan Race, hätte ich jetzt noch gesagt. Ja, also ja. Die sind aber, glaube ich, in osteuropäischen Ländern, glaube ich, ein bisschen krasser drauf als hierzulande. Auf jeden Fall hat er eine coole Beschreibung geschrieben, kann ich ja mal kurz vorlesen. Von den 10 Kilometern waren gefühlt 9 Kilometer im Wasser. Ob durch den See oder die kleinen Gräben warten, wurde nur durch Moor, Sumpf und Schilf Strecken abgewechselt. Dadurch, dass ich meine Füße ständig unter Wasser hatte, waren die 10 Kilometer recht fordernd. Die Medaille und der Ausflug mit dem Team Koma Gera OCR war ein super Samstag im schönen Polen. Ja, echt eine krasse Story. Also 10 Kilometer, 2 Stunden 30 unterwegs, aber halt nur im Wasser ist natürlich auch eine ziemlich krasse Nummer. Dafür auf jeden Fall Glückwunsch. Ja, da hat er bei sich noch ein paar Bilder drauf gemacht, also bei Strava drin, da kann man nochmal seine Medaille sehen und ja, auch mal so ein, zwei Bilder, wo sie im Wasser warten. Das ist also. Ja, ja, da ist ein Bild von ihm, wie er die Medaille, wenn man davon von Medaille sprechen kann, es sind Hufeisen und Riesenplakette mit einem polnischen ja, Landumrissen auf eine Kette, also ein Riesenteil. Also schon allein die Kette ist ja schon, also... Ja, die Kette hat richtig, richtig dicke Glieder, ne? Also das ist ja schon richtig ein ziemlich, ziemlich krasse Teil. Also das hängt den Jungs, da sind ja, also gibt es ja auch so ein Foto mit vier, mit dem Team wahrscheinlich, und das hängt den Jungs bis zur Hüfte. Ja, genau. Auf jeden Fall eine coole Medaille, ich mag ja sowas. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch von unserer Seite. Ja, auf jeden Fall. Gut, das war es eigentlich mit unserem Athleten, oder? Ja, mehr Ergebnisse haben wir nicht gefunden, ne? Leider nicht. Also, wir müssten mal dazu aufrufen, dass die Leute uns ihre Ergebnisse zuschicken. Ja, oder sie zumindest jetzt auf Strava. Ja, oder zumindest schicken, dass sie irgendwo sichtbar sind. Ja, manchmal verpasst man vielleicht den einen oder anderen, das tut uns dann sehr leid. Ja. Ansonsten habe ich mir noch eine Frage für dich ausgedacht, also beziehungsweise ausgedacht. Das hat mich so beschäftigt und ich dachte, ich frage dich jetzt einfach mal im Podcast. Wir hatten das auch so ganz kurz mal beim, also nach dem Lauf standen wir ja da noch mit Peter und mit Manuel und haben uns ein bisschen unterhalten und da ging es auch so ein bisschen um, ja, Intensität, also so jetzt Intervallläufe. Wir haben über Training philosophiert, ja, sagen wir mal so. Okay, ja, genau. Oder halt der Länge, es ging halt darum, weil der Peter ja auch 3:02 gelaufen ist auf dem Marathon und halt, was man noch mal intensivieren könnte, damit man das besser hat. Und da hatte ich mich gefragt, ja, was zum Beispiel will ich Sub-3 laufen, was ist denn der richtige Weg für mich, noch schneller zu werden? Ist es denn, soll ich mehr Intervallläufe machen oder ist es denn die Höhe, also die längeren Läufe? Was ist denn da genau wichtig für mich? Das wäre so die Frage. Okay, ja, willkommen in Wechselzone Coaching. Ja, war schon lange schon dran. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, sehr individuell, also sehr, kann man jetzt bestimmt nicht verallgemeinern. Ich würde jetzt gerne nochmal dazu, ja, zu unserem Gespräch, ne, da haben wir uns auch so ein bisschen über Intensität, über, ja, Umfang und so weiter unterhalten, ne? Welcher Weg ist halt so der beste, aber das ist ja für den Peter ganz anders wie jetzt für dich oder vielleicht für jemand, der jetzt gerade mit dem Marathontraining anfängt oder überhaupt mit dem Laufen anfängt. Das ist ja immer sehr, sehr individuell, ne? Da ist jeder irgendwie, hat da so seine ja, Nuancen. Der eine muss sich vielleicht so ein bisschen auf den kürzeren Strecken verbessern, der andere wiederum ja, braucht halt ein bisschen mehr Umfang, ne? ist dann mehr so der Dieselmotor. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es gibt so Es gibt so zwei Sachen, die man auf jeden Fall immer im Kopf behalten sollte. Und das hat sich über die Jahre bei mir bewahrt und auch so bei anderen Athleten, die ich betreut habe, beziehungsweise wo ich es einfach erlebt habe und auch gehört habe, dass es auf jeden Fall ein guter Schritt zum Erfolg im Laufen ist auf jeden Fall Kontinuität und Frequenz, also die Frequenz der Einheiten. Ne? Das heißt, ich meine, weißt du, mit der Kontinuität und mit dieser Frequenz baust du nämlich auch so ein bisschen sowas wie eine Laufökonomie auf, ne? Was jetzt beim Laufen auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ne? Baust ein ja, mega Grundlage damit auf und das muss ja noch nicht mal auf mega Umfang basieren. Ich kenn zum Beispiel auch diesen Begriff Junk Miles. Finde ich einfach für uns Altersklassenathleten gibt es keine Junk Miles. Es ist besser, keine Ahnung, 2 Kilometer zu laufen oder 1 Kilometer zu laufen, als gar nicht zu laufen. Gerade für jetzt Laufanfänger und so weiter. Ne? Wie gesagt, es ist halt sehr viel Individuelles, aber wenn man es irgendwo auf den Nenner bringen müsste, dann ist es wirklich die Frequenz und die Kontinuität. Ne? Also wenn man halt mit der Intensität übertreibt, wenn man mit dem Umfang übertreibt, dann endet das zu 99% in einer Verletzung. Und sobald man verletzt ist, kannst du ja ne, keine Kontinuität mehr aufrechterhalten. Und ja, dann bilden sich wieder, wie soll ich sagen, Löcher wie ein Schweizer Käse in deiner Form. Und die muss man irgendwann wieder stopfen. Ne? Also dann ist es wieder schwer, oder beziehungsweise da dauert es halt wieder in der Form zu kommen. Also das wäre so das, was ich sagen würde. Also wie gesagt, also wir beide, wir kennen uns halt, ne? Und ich könnte jetzt so spezifisch auf dich, könnte ich sagen, ja, du bräuchtest noch das oder das, aber egal, wen man nimmt, das ist so vielleicht so dieser gemeinsame Nenner, egal ob jetzt für einen Neuling oder für jemand, der jetzt schon erfahren ist, ist Kontinuität und die Lauffrequenz, ne, der Einheiten, also nicht die Schrittfrequenz, die Lauffrequenz der Einheiten, sind halt so wirklich die zwei maßgebenden Dinger. Ja, cool. Ja, das wäre so dazu zu sagen. Wie gesagt, alles andere ist halt sehr individuell. Und je erfahrener man ist, desto schwieriger wird es dann irgendwann, ne, dann irgendwie einen Umfang aufrechtzuerhalten oder halt Intensität, ohne dass man sich irgendwie verletzt und so weiter. Ne, wobei das Thema Verletzung hatten wir ja auch letzte Woche. Und auch da bin ich der Meinung, dass Verletzungen einfach dazugehören. Ne? Also das gehört einfach dazu und das sollte man sich auch klar machen. Es gibt ja nicht nur, ne, es gibt ja kaum jemand, es gibt vielleicht solche Laufwunder, die jetzt verletzungsfrei bleiben. Ich kenne keinen, aber ne, Verletzungen gehören dazu und da muss man ja auch, was jetzt aber ein ganz anderes Thema ist, oder beziehungsweise hatten wir ja letzte Woche da halt auch in dieser Phase irgendwie damit umgehen können. Ja. Ja, aber wie gesagt, Frequenz und Kontinuität. Und vor allem Kontinuität, ne, das gilt ja wirklich auch für grundsätzlich für Sport. Ne? Was dich besser macht, ist immer wieder, ne, das Ganze wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und beim Laufen ist halt wirklich auch sehr wichtig, durch diese Kontinuität eine gewisse Laufökonomie aufzubauen. Ne? Du merkst ja auch irgendwie, das beschreiben auch die Streakrunner oft. Dass ne, diese Täglichläufer, die sind dann irgendwo in so einem Flow. Ne? Das fällt denn jetzt gar nicht mehr so schwer und das läuft. Ne? Also das, ja, weil der Körper einfach da so drin ist, ne, in diesem Training und in dieser täglichen Laufen, ne, in dieser Frequenz, in dieser Kontinuität. Ja. Ja, ich hatte auch letztes Mal, war gleich bei den Fat Boys, war auch der eine Streakrunner, ich habe jetzt auch leider seinen Namen nicht parat, der war ja auch dann nochmal zu Gast und hat darüber erzählt und der macht ja zum Beispiel gar keine Wettkämpfe mehr. Der läuft ja auch jeden Ja, Tag einen ich habe Halbmarathon. die Episode gehört. Ja, und das fand ich auch eigentlich sehr interessant, aber irgendwie zum Beispiel habe ich mir da gedacht, also für mich wäre das ehrlich gesagt nicht so, nicht wirklich was. jeden Tag einen Halbmarathon zu laufen, aber dann, was das, ich brauche, glaube ich, dann bin da so eher der Typ, der auf dem Ziel eher hintrainieren muss, als mich dazu motivieren, einfach mal jeden Tag dieselbe oder zumindest ja so eine Distanz zu laufen. Ja, es ist bestimmt nicht einfach. Also mein Ding wäre es auch nicht, aber gut, ne? Er hat so seinen Weg gefunden und ich meine, er ist ja früher irgendwie längere Strecken gelaufen, hat er erzählt, ne? Er ist ja, glaube ich, auch kürzer gelaufen, aber ja. So im Schnitt kommt er auf 21 Kilometer in so sein Streak Running. Ja, also wenn man es mag, wie gesagt, mein Ding wäre es auch nicht. Ich brauche da auch irgendwo ein Ziel, aber vielleicht ist das ja so sein Ziel, so dieses einfach täglich raus und so weiter. Wobei er dann auch gemeint hat, ne, für ihn ist das halt wie Zähne putzen, Leute. Ne, das gehört einfach irgendwo dazu. Ne? Er steht auf, macht sich fertig, geht laufen. Ja. Ne, und das schon seit Jahren. Und das ist eben das, was ich jetzt halt zum Beispiel ich für meinen Teil nicht möchte. Ne? Also wenn ich laufen gehe, deshalb tue ich mich auch so schwer, also mit Kopfhörern zu laufen, weil wenn ich rausgehe, ich will merken, ne, wie bin ich drauf, ich will die Umgebung auch so wahrnehmen und so weiter. Er meint ja auch oft, beschallt er sich da auch mit Podcast und so weiter, ne, also das ist eben halt das, was ich halt nicht will, ne, also das, aber wie gesagt, da ist halt jede verschieden, ne, ich laufe gerne im Wald und bekomme das alles drumherum mit, ja, oder wie gesagt, ich fühle halt gerne in mich hinein und so weiter ja, also ich beschall mich da halt nicht gerne, klar, oft habe ich auch, oder ab und an habe ich ja auch mein Handy dabei und höre mir auch Musik oder den einen oder anderen Podcast, aber das sind eher Ausnahmen. Ja, und ich bin ja eher dann doch schon, glaube ich, das Gegenteil, weil man merkt es, glaube ich, auch ganz doll am Schwimmen, ja, also wenn beim Schwimmen so ein bisschen dein Kopf dich ablenkt, als du jetzt, wie du sagst, nicht reinhörst, dann bist du, glaube ich, eher so der andere Typ, so wie ich jetzt. Weil wenn ich schwimme, dann habe ich so keine Kopfhörer an oder sowas und dann zähle ich halt die Bahn und dann, oder früher habe ich das immer gemacht und ich sag mal, wenn ich 20 Bahnen gemacht habe, dann habe ich irgendwann gedacht, habe ich mich jetzt verzählt oder nicht? Oder wie viele Bahnen habe ich denn jetzt? Was ich meine, das ist also irgendwie ständig habe ich andere Gedanken dann im Kopf, weil einfach der Kopf oder ja, du bist halt, du versuchst dich irgendwie abzulenken, deswegen da ist so, ja, Podcast, wenn ich die zum Laufen benutze, ist das eher immer so ein Nebengeräusch, ja. Also ich krieg da jetzt auch nicht unbedingt alles mit und ich muss da jetzt auch nicht alles unbedingt mitbekommen, was jeder dann halt immer sagt. Ja, das wie gesagt, da ist jeder ist da verschieden, der eine braucht die Wettkämpfe, der andere nicht, der eine braucht einen Podcast oder Musik, der andere wiederum nicht, das ist bei jedem halt sehr unterschiedlich, das ist auch gut so. Ne, ja, von daher. Was mich ja auch, letztens habe ich mich gefragt, du schreibst mir auch mal gerne so einen Tag in der Woche Schwimmen oder Radfahren auf oder Krafttraining. Lass mal das Krafttraining sagen, Schwimmen und Radfahren geht es mir eigentlich eher so. Ist das dann auch wichtig, mal solche Abwechslungen dann ins Training zu bekommen oder meinst du, wenn jetzt so auf Vorbereitung auf etwas bist, ist es auch eher besser, Dings zu behalten, beim Laufen zu bleiben? Naja, so als eine Erholungseinheit, sage ich mal, oder Regenerationseinheit, finde ich das schon okay. Das hängt auch so ein bisschen auch von der Trainingsphase, in der du bist. Ne? Also wenn du jetzt, sage ich mal, wirklich in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung bist, dann geht's meiner Meinung nach, sollte es wirklich nur ums Laufen gehen und vielleicht noch ergänzend noch auch ums Krafttraining, weil ich da persönlich halt auch viel von halte. Aber in erster Linie geht es da halt ums Laufen. Und da wird es entweder trainiert oder halt eben nicht. Ne? Also entweder wird gelaufen oder halt eben nicht. Aber jetzt, wenn man jetzt irgendwie mehr als 10 Wochen noch zum Wettkampf hat und so, da kann man schon mal eine Regeneration-Laufeinheit durch ein regeneratives Schwimmen oder regenerative Radeinheit mal ersetzen. Ja, cool. Ja, war auf jeden Fall sehr erhellend. Ja. Ja. Gut. Ja, also von meiner Seite aus, war es das eigentlich? Ja, von meiner Seite auch. Also wir haben jetzt knapp 40 Minuten, ne? Relativ kurze, lockere Freestyle-Episode von uns. Genau. Hatten ja den Vulkan-Trail als Anlass heute ein bisschen. Und die Wettkämpfe der Athleten, aber wie gesagt, ja, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr darüber nachdenkt, mal denn zu laufen, dann am Anfang September, wenn der Adrian das nochmal hier hier, na, beim Strava Club nochmal eine Tour plant, da dran teilzunehmen. Es war erstmal war es richtig cool und zweitens auch sehr ja, interessant, da die Strecke zu laufen, denn es macht auch riesig Spaß, da oben zu laufen und ehrlich gesagt, ich würde am liebsten nochmal hin. Ja, naja, ja, ich meine, spätestens beim Halbmarathon bist du noch mein. Ja, das stimmt, aber ja, ich hätte, habe mir so bei der Heimfahrt gedacht, apropos Heimfahrt, da muss ich gleich noch was erzählen. Ich habe mir bei der Heimfahrt habe ich mir so gedacht, ach, früher habe ich in der Nähe gewohnt und habe das eigentlich nie ausgenutzt, aber gut, naja. So ist das manchmal. Jetzt habe ich eine kleine Geschichte, ja. Zum, so einen kleinen Schmankel vom Abschauen der Menschheit. Ja. Vom Abschaum der Menschheit. Ja. Oh, jetzt aber. Ja, also ich habe mich danach tierisch aufgeregt. Aber ich bin, als ich heimgefahren bin, nochmal kurz zum Bäcker, habe meine Freundin nochmal ein kleines. Ja. Hier, also im hessischen Raum sagt man ein Stückchen dazu. Also da, wo ich jetzt wohne, sagt man ein Teilchen dazu. ja, nochmal was geholt, was Süßes halt. Und als ich vom Bäcker wegfahren wollte, also runterfahren wollte vom Parkplatz, dann fährt man halt auf die ja, etwas auf die Hauptstraße von Montabaur, sag ich mal, auf. Und von links kam eine Familie. Das war ein Vater mit zwei Kindern und in kürzeren Abstand dahinter war die Frau mit ihrer Tochter. Und dann habe ich sie gesehen, habe angehalten, habe sie vorgelassen. Und dann kam ein Porsche-Fahrer angefahren und der ist zwischen den durch einfach reingebrettert zum Bäcker, als würde es ums letzte Brötchen der Welt gehen, weißt du? Die Frau musste der Tochter an den Kragen packen, weil sonst wäre die wahrscheinlich irgendwann gegen das Auto, also ich weiß nicht, die Tochter war vielleicht 4 oder 5 oder sowas, aber die war noch recht klein, also die wäre wahrscheinlich einfach geradeaus gegen das Auto gefahren. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Also der hat so eine kleine Lücke von, sag ich mal, 20 Meter oder sowas ausgenutzt, um dazwischen durch reinzufahren, anstatt mal zu warten, um die Familie durchzulassen. Also das war... Ja, krass. Da habe ich mich auch übelst aufgeregt. Ich habe leider das Fenster geschlossen gehabt. Ich habe ihn auch angeschrien, was er für ein Volltrottel ist, aber naja, hat mich wohl nicht gehört. Aber er hatte wahrscheinlich einen Sonnenstich, weil er ein Cabrio hatte. Gut, ich würde sagen, mit diesem Schlusswort beenden wir jetzt mal ja, unsere kurze Episode. Ich werde ja auch gleich gebraucht. Oh, okay. Muss mit meinem Sohn zum Fußball. Ja, Augenoptiker. So. Nein, zum Augenoptiker und die machen bald zu. Von daher müssen wir uns jetzt mal sputten. Gut, alles klar. Dann von meiner Seite aus schön viel weiterlaufen und fleißig sein und ja, bis dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.